Aber sowas weiß seine beste Freundin doch. Wir hatten uns ewig nicht mehr gesehen. Wie lange genau nicht? 3 Wochen. Sie waren verreist. Ferienlager. Ostsee? Tombach-Dietharz. Und vorher? Alles wie immer. Haben Sie ebenfalls gearbeitet? In der Zuckerfabrik, wie Marlies. Dann habt ihr euch jeden Tag gesehen. Ja, klar. Und was habt ihr dort gemacht? Eine Woche früh, eine Woche spät. Und was war besser? Spät. Obwohl wir dann nicht zum See konnten. Habt ihr euch auf die 10. gefreut? Ein bisschen? Naja. Und Marlies hatte keinen Ärger oder sowas? Zu Hause? Oder mit ihrem Freund? Ärger hatte die immer. Der Alte war einfach bekloppt. Weil er so streng war. Richtig übel. Stalin lässt grüßen. Die Botschaftsflüchtlinge. Alle ins Lager und so. Aber dreckige Witze. Ah, Sie meinen... Innerlich war der ein Schwein. Aber Marlies wusste das. Hat immer aufgepasst. Weil Sie von den Botschaftsflüchtlingen sprachen. Kanntet ihr denn jemanden, der nach Ungarn ist? Oder hin wollte? Und wenn? Auch Marlies? Vielleicht holst du mich ja nach. Toter Winkel, Kriminalhörspiel von Thomas Fritz. Helge? Oh nee, Mike, jetzt nicht stehen bleiben und los sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schön, dass du wieder da bist. Was? Ja, sag dir doch alle, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder da bist, Helge. Jetzt komm einfach rum und gib mir die Hand. Helge, ich... Siehst du? Hand geben geht noch. Ich wollte schon so oft... Wir waren der Urlaub. Ich wollte dich besuchen, aber... Jetzt hör auf, dich zu entschuldigen, Mike. Es tut mir so leid, Helge. Ich weiß, Mike. Was für eine Scheiße. Na, guck dir an, hier, was sie mir für einen schicken Rollstuhl spendiert haben. Und Rampen überall. Und das Klo. Helge, wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann... Ja, wart's ab, Mike. Weißt du, wie die Georgi sich das vorstellt? Wir ermitteln Huckepack. Nee, so schlimm wird's doch nicht, aber du übernimmst einfach die Beinarbeit. Aha. Ja, yep. Willkommen im Cold Case Department des Kriminalkommissariats Güstrow. Ich fräse mich hier durch die Akten, Zeit habe ich ja, und sobald ich weiß, wer es war... Zische ich los und kassiere ihn ein. Sonst hätten sie mich in die Verwaltung gesteckt. Du, die sieht das gar nicht als Beschäftigungstherapie. Die machen doch jetzt überall einen auf Altfälle. Kein Opfer wird je vergessen. Nicht in Güstrow. Mac Pom kann stolz auf uns sein. Und weißt du, mit wo wir anfangen? Marlies Niemeyer. Ach nee. Aha. Auf ausdrücklichen Wunsch einer einzelnen Kriminalrätin. Ja, 30 Jahre im Frost muss dringend mal aufgetaut werden. Weißt du, was verrückt ist? Die haben die Bänder aufbewahrt. Jede einzelne Vernehmung. Koslowski. Dem hat nie eine Abschrift gepasst. Die Georgi meint, der wollte die Protokolle alle nochmal neu machen. Wollte er immer. Der hat Mitschnitte gehortet. Zur Sicherheit. Da habe ich ja Glück gehabt. Sag jetzt nicht, dass du dir den ganzen Käse nochmal reinziehst. Da kannst du dir das vorstellen. Du sitzt praktisch direkt mit dabei, damals 89. Ich meine, da war ich 14. Ungefähr wie Marlies, oder? Du meinst, es hängt damit zusammen? Dass sich das so anfixt? Na, was denn sonst? Erzählen Sie mir nichts von jungen Leuten, Genosse Major. Ich habe täglich mit ihnen zu tun. Gut zureden fruchtet bei denen nichts. Faul, egoistisch, verseucht von westlicher Propaganda. Ich sehe sie ja meine eigene Tochter. Eine wie Marlies, die verkauft den Staat für ein Päckchen Westzigaretten. Sie glauben also, Marlies hat sich abgesetzt? Sie hat doch nur auf eine Gelegenheit gewartet. Ohne dass irgendwer aus ihrem Freundeskreis davon wusste? Das werden die ihnen gerade auf die Nase binden. Sie hat drüben keinen Anlaufpunkt. Sie hat nichts von ihren persönlichen Sachen mitgenommen. Weder Kleidung noch irgendwelche Erinnerungsstücke. Bei ihm Schlaraffenland. Da fallen die geilen Klamotten vom Himmel. Vielleicht ist sie vor Ihnen geflohen, Herr Niemeyer. Ich lasse mich nicht provozieren. Nehmen Sie das zur Kenntnis. Haben Sie sie geschlagen? Wer behauptet sowas? Warum beantworten Sie meine Frage nicht? Wahrscheinlich hätte ich es tun sollen. Das ist meine Antwort. Haben Sie ihr nachgestellt? Als Mann? Ich bin Ihr Vater. Sie ist ausgesprochen hübsch. Sag mal, was erlauben Sie sich? Wenn Sie glauben, ich lasse Sie laufen, Herr Niemeyer, täuschen Sie sich. Biss hatte er, dein Koslowski. Damals jedenfalls. Noch als ich hier anfing. Den wolltest du nicht zum Feind haben. Aber dann muss er doch bald in Rente sein. 2006. 4 Jahre. Und die haben auch gereicht. Vielleicht war er sauer, dass er die Georgi vor die Nase gesetzt gekriegt hat. Wo kamen die Chefs denn nicht aus dem Westen? Nee, so einer, der konnte die Niederlage nie wegstecken. Marlies Niemeyer. Als ich herkam, 2002, da waren das 13 Jahre, dass sie verschwunden war. 13. Und trotzdem war andauernd von ihr die Rede. Jeder kannte die Geschichte. 24. August 1989, ein Donnerstag zwischen 4 und halb 5 auf dem Weg nach Hause, spurlos. Und jeder wusste, dass Koslowski, der scharfe Hund, daran verreckt war. Obwohl er kaum der Mann fürs Aufgeben gewesen sein dürfte. Dafür rächte er sich dann an den Kollegen. Aber ihr hattet ihm noch nichts getan. Wir wussten um seine Blamage. Nochmal, Herr Dietrich. Ach, bitte. Der Bus hielt. Das Mädchen ist ausgestiegen. Sie sind noch eine Station drin geblieben. Wie gesagt, fragen Sie den Fahrer. Und nur sie ist ausgestiegen? Ja. Und wie viele sind eingestiegen? Niemand. Es stand niemand an der Haltestelle. Urlaubszeit. Aber dann ist der Bus sofort wieder losgefahren. Wie konnten Sie dann sehen, dass das Mädchen die Straße verließ und den Weg durch die Schlehensenke einschlug? Mein Gott, ich sah es einfach. Weil Sie sie nicht aus dem Blick gelassen haben. Mantei. Georgi. Herr Mantei, ich habe gestern mit Alfred Koslowski gesprochen. Ich hatte ihn angerufen. Aha. Er würde mit Ihnen reden. Er würde herkommen. Es ist nur... Ja? Es ist nicht so, dass er sich nicht über die Wiederaufnahme freut. Bloß, dass jetzt jemand kommt, der alles nach dem Riesenschnitzer absucht, der ihm damals unterlaufen ist, davon ist er nicht gerade begeistert. Das kann man doch auch verstehen. Sicher? Er ist 78, aber sonst wie immer. Er kann uns helfen, wenn wir ihn nicht verprellen. Vielleicht stimmt ihn mein Anblick milde. Um Gottes Willen. Ist schon in Ordnung. Ich passe auf. Ja, und tschüss. Weil Sie sie nicht aus dem Blick gelassen haben? Ja, und? Warum? Warum? Warum? Sie war eine auffällige Erscheinung. Eine 15-Jährige? Die wirkte. Sie war sehr entwickelt. Sie haben sie also beobachtet im Bus? Ja, da musste man nichts beobachten. Das sprang ins Auge. Die haben ja jetzt auch fast nichts an im Sommer. Ist doch nicht verboten, Mädchen hinterher zu gucken, dass es genau darauf anlegt. Na, die sind doch selber schuld, meinen Sie? Nein! Herr Dietrich, nachdem Sie an der nächsten Haltestelle am Anger ausgestiegen sind, sind Sie sofort nach Hause gegangen. Wohin denn sonst? Vorher haben Sie noch kurz mit dem Busfahrer gesprochen. Ich habe Tschüss gesagt. Woher kannten Sie ihn? Er fährt öfter diese Linie. Hier draußen sind nicht mehr so viele Leute im Bus. Und naja, sonst kannte ich ihn nicht. Es stimmt, Sie nehmen jeden Tag diese Linie. Ich wohne ja da. Sehen Sie, Marlies Niemeyer nimmt auch jeden Tag diese Linie. Und Sie behaupten, sie sei Ihnen vorher noch nie aufgefallen, obwohl sie so entwickelt war? Was wollen Sie denn von mir? Sie haben sie am Donnerstag gar nicht in der Schlehensenke verschwinden sehen. Dazu hätte der Bus länger Halt machen müssen. Nur Sie brauchten sie auch gar nicht zu sehen, denn Sie wussten, welchen Weg sie nimmt, weil Sie ihr bereits nachgeschlichen sind. Sie ist ausgestiegen. Ich bin sitzen geblieben. Es war um 4. Das habe ich Ihnen gesagt. Ich habe mit dem Verschwinden des Mädchens nichts zu tun. Ich lasse mich nicht provozieren. Nehmen Sie das zur Kenntnis. Vielleicht grüßen Sie mich ja noch. Ich bin Ihr Vater. Sie war sehr entwickelt. Spreche ich mit Hauptkommissar Mantei? Herr Koslowski, ich hatte Sie schon letzte Woche erwartet. Es ging mir nicht gut. Ich bin 78. Umso schöner, dass Sie sich herbemüht haben. Danken Sie, Frau Dr. Georgi. Sie hat mir übrigens alles erzählt. Der Einsatz in Lage, bei dem es zum Schusswechsel kam und diesem Zwischenfall. Ah ja, umso besser. Dann können wir gleich anfangen. Ich habe diesen Fall nie aufgegeben. Ich hoffe, Sie wissen das. Die Ermittlungen wurden erst nach meinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst eingestellt. 17 Jahre, nachdem es passiert war. Diese 17 Jahre lang haben meine Leute und ich nichts unversucht gelassen, um den Verbleib von Marlies Niemeyer aufzuklären, beziehungsweise ihren Mörder zu überführen. Es ist nicht wahr, dass wir uns mehr um den Mauerfall und die neuen Dienstherren gekümmert haben, Herr Koslowski, als um das Mädchen. Ich weiß, Herr Koslowski. Am 24. August 1989 hatte Marlies Frühschicht gehabt. Sie arbeitete fast die ganzen Ferien. Sie wurde zu Hause kurz gehalten, nicht nur finanziell. Ja. Danach war sie am See, wie meistens. Da ein Gewitter aufzog, sahen alle zu, dass sie nach Hause kamen. Marlies nahm den Bus zur Siedlung. Dort wurde sie auch gesehen und zweifelsfrei erkannt. Sie stieg wenige Minuten vor 16 Uhr an der Haltestelle Ernst-Thälmann-Straße aus, allein, und nahm den Fußweg, damals noch ein Trampelpfad, durch die Schlehensenke. Sie ging immer diese Abkürzung. Fast alle aus der Siedlung. Und genau dort muss sie ihrem Mörder begegnet sein. Herr Koslowski, ich freue mich, Sie kennenzulernen, aber von dem Fall höre ich nicht zum ersten Mal. Wollen wir es nicht so halten? Ich behaupte nicht, dass das Ende der DDR Ihre Ermittlungen beeinträchtigt hätte. Sie behandeln mich nicht wie einen Anfänger, der noch nie eine Akte gelesen hat. Ich wollte lediglich unseren Kenntnisstand abgleichen. Gut. Dann fangen wir vielleicht nicht bei 0 an, sondern bei 10. Wie alt sind Sie, junger Mann? 44. Ja, damals war ich 14. Rechnen kann ich auch. Gut. Frau Dr. Georgi meinte, Sie hätten Fragen an mich? Das ist offenkundig nicht der Fall, ist. Dass Marlies das Weite gesucht hat, schließen Sie immer noch aus? Ja. Wenn es ihr darauf ankam, nicht gefunden zu werden, weder von ihren Eltern noch von der Polizei, musste sie die Spuren verwischen. Auch das Verwischen von Spuren hinterlässt Spuren. Ich sage das natürlich nicht, um Ihnen Nachhilfeunterricht zu erteilen. Und Ungarn? Auch dafür gab es keinen Anhaltspunkt. Nicht einen. Ebenso wenig wie für eine Entführung. Vom Zeitfenster zwischen 4:30 und 5 sind Sie nie abgerückt. Dass Marlies nicht nach Hause gekommen war, wurde doch erst abends festgestellt. Das wurde bereits am Nachmittag bemerkt. Nur ging die Familie davon aus, dass sie das Gewitter am See abgewartet habe. Abends war klar, dass das nicht stimmte. Und über Nacht weggeblieben war sie noch nie? Es braucht sie überhaupt nicht mehr zu kommen. Der Vater war außer sich. Wenn es seit längerem Spannungen gab, hat er offenbar angenommen, das Mädchen wolle ihren Eltern einen Schrecken einjagen. Das haben viele gedacht. Die Mutter fragte dann die Freundin ab, keinerlei Hinweis. Am Freitag, 12.30 Uhr, wurde die Vermisstenanzeige aufgenommen. Und die Schlehensenke war nach dem Gewitter ein Teich. Wir haben jeden Grashalm umgedreht. Kein Hinweis auf Beziehungen, die mit der Tat in Verbindung stehen konnten, oder auf bis dato verheimlichte Pläne? Keine. Nie wieder ein Lebenszeichen. Da sie sich nicht in Luft aufgelöst haben kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung die, dass jemand, dessen Weg sich zu dieser Stunde an diesem Ort nur zufällig mit ihrem kreuzte, vermutlich ein Mann mit einem Fahrzeug, sie aufgegabelt, vergewaltigt und dann, um das Sexualdelikt zu vertuschen, umgebracht und beseitigt hat. Das heißt, der Täter passiert auf der Bützower Allee die Schlehensenke, sieht Marlies, hält an, als wolle er nach dem Weg fragen. Zum Beispiel. Oder ein LKW, wie im Fall Peggy. Sie glauben, ich habe etwas übersehen. Sagen wir, ich rede es mir ein. Wie soll ich mich sonst durch die Aktenberge fräsen? Ich denke, Sie hören die Bänder ab, von meinen Vernehmungen. Das hat Frau Dr. Georgi Ihnen gesagt? Jedenfalls wünsche ich Ihnen, dass die Ernüchterung nicht lange auf sich warten lässt. Umso schneller können Sie aufgeben. Moment noch. Es gab da diesen Mann im Bus. Roland Dietrich. Wenn er sich sofort aufs Rad schwingt und zurückfährt, erwischt er Marlies, bevor sie die Siedlung erreicht. Er versteckt den Leichnam provisorisch und holt ihn nachts mit einem Fahrzeug ab. Nur hat er weder Fahrzeug noch Fahrerlaubnis. Ich habe mir seinen Kollegen und Bekanntenkreis vorgeknöpft, falls einer von denen gefahren ist. Nichts. Entweder sie haben kein Auto oder sie waren nachweislich nicht in der Stadt. Wann hat sie es Ihnen gesagt, dass es aus ist? Sie hat es überhaupt nicht gesagt. Sie haben es also aus Ihrem Verhalten geschlossen. Sie war abweisend. Und wann wurde Ihnen klar? Verarscht hat sie mich. Sie hat so getan. Sie hat alle verarscht. Ach, Sie meinen nicht bloß Sie waren hinter ihr her? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr waren wir. Dachte ich jedenfalls. Sie waren verrückt nach ihr, oder? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Sie hat mich nicht rangelassen. Nicht richtig. Ich weiß nicht, ob sie jemand anders rangelassen hat. Mich jedenfalls nicht. Immer nur bis hierhin und nicht weiter. Das lässt einem keine Ruhe. Was wissen Sie davon? Ich? Ich würde wahrscheinlich denken, wenn sie mir nicht gibt, was sie mir verspricht, dann gehe ich es mir holen. Es ist nicht Ihre Schuld. Er hatte mir mehr Kooperationsbereitschaft signalisiert. Jedenfalls hatte ich ihn so verstanden. Er verschanzt sich in seiner Theorie. Ein Fremder ohne Bezug zum Opfer auf Durchreise. Ein Mann in einem Fahrzeug. So einen kann man nicht kriegen. Wenn es nicht mal die Tote gibt, an deren Parzellen kleben bleiben. Glauben Sie mir, er hat sich nichts geschenkt. Das hört man heute noch in jedem Satz. Er war regelrecht besessen davon. Noch als ich hier anfing in Güstrow, und da war es fast 10 Jahre her. Wenn man ihn nachbohren hört, er ist jeder Marlies Mörder. Marlies Niemeyer. Ich denke oft an Sie. Ob Sie es glauben oder nicht. Ich versuche es mir vorzustellen, was an diesem Tag passiert ist, Ende August, vor 30 Jahren, als sie ihrem Mörder in die Arme lief. Dass sie noch lebt, glauben Sie nicht? Nein. Obwohl, 2006, als die Campus freikam... Ich glaube es auch nicht. Das war nur ein Strohhalm für die Familie. Sonst hatten sie ja nichts. Nein. Verarscht hat sie mich. Sie hat so getan. Sie hat alle verarscht. Ist doch nicht verboten, Mädchen hinterher zu gucken, dass das genau darauf anlegt. Ärger hatte die immer. Und der Alte? Hatte er was auf Lager für dich? Ein Rat. Die Mühe können Sie sich sparen, junger Mann. Er hat junger Mann gesagt. Ach, komm, Idiot. Also, es geht um Naujox Herbert, Fahrer des damaligen Werkleiters von Nordkristall. Erstens war er häufig ohne seinen Chef unterwegs, weil er irgendwelche Sachen für ihn erledigte. Zweitens saß er viel rum, wie alle personengebundenen Kraftfahrer. Und drittens wusste keiner im Betrieb, wo er jeweils gerade steckte. Und er kannte Marlies Niemeyer. Weil sie dort ihren Ferienjob machte? Nein, weil sie Anfang August kurz vor Schichtende zusammengeklappt ist und daraufhin vom Fahrer des Chefs, der gerade nichts zu tun hatte, nach Hause gefahren wurde. Aber dann hat ihm Koslowski mit Sicherheit auf den Zahn gefühlt. Na klar. Jetzt hör zu. Und diese Fahrt am 2. August, als sie Marlies Niemeyer nach Hause brachten, warum ist die nicht im Fahrtenbuch verzeichnet? Das war inoffiziell. Inoffiziell? Da gab es öfters solche inoffiziellen Fahrten. Kollege Haberland hat das aus seiner Kasse beglichen. Das ist der Direktor? Das heißt, Sie waren angewiesen, das Fahrtenbuch entsprechend zu manipulieren. Ich habe mich immer an die Absprachen gehalten. Na klar, Fahrer vom Chef, das ist ein Vertrauensposten. Es gab nie Grund zur Klage. Und so geht das jetzt noch Stunden, nehme ich an. Genau, setz dich hin und spitz die Ohren. Kommen wir nochmal auf den 2. August zurück. Der Schichtleiter traf sie auf dem Hof und sprach sie an, ob sie das Mädchen nicht zwischendurch kurz nach Hause bringen können. Wenige Minuten später fuhren sie los. Das habe ich bereits letztes Mal bestätigt. Ja, leider konnten sie sich beim letzten Mal nicht daran erinnern, worüber sie sich mit ihr während der Fahrt unterhalten haben. Und ich habe auch gesagt, warum? Weil wir uns nicht unterhalten haben. Wir kannten uns ja gar nicht. Aber sie war Ihnen schon mal aufgefallen im Betrieb. Nicht, dass ich wüsste. Diese vielen neuen Gesichter jedes Mal in den Ferien. Aber dieses eine ist vielen aufgefallen, wie ich feststellen konnte. Mir nicht. Ich war ja auch immer viel unterwegs. Sie saß neben Ihnen auf dem Beifahrersitz und Sie haben sich die ganze Zeit angeschwiegen. Ich habe vielleicht gefragt, ob alles in Ordnung ist. Sie war doch gerade ohnmächtig gewesen. Und? War alles in Ordnung? Marlies fragte, ob sie das Fenster ein Stück aufmachen kann. Es war sehr heiß. Da hatten Sie nichts dagegen, nehme ich an. Aber von den 20 Minuten Fahrt kann ich mir jetzt erst eine vorstellen. Wir haben das Radio angemacht. Sie fand die Musik blöd. Sie hat einen anderen Sender gesucht. Sie hat mitgesungen. Und daran konnten Sie sich letztens nicht erinnern? Nicht einmal, dass sie Marlies heißt? Sie hat gefragt, ob sie sich eine anstecken kann. Haberland ist nicht Raucher. Er hasst es. Ich habe es ihr nicht untersagt. Und? Was sagst du? Fehlt nur noch die Bierflasche, oder? Jedenfalls beichtet er, als hätten sie eine wüste Party gefeiert. Und das ist Koslowski nicht aufgefallen? Er hat Haberlands Rauchverbot überprüft, es stimmte. Also hat er ihm seine Druckserei abgekauft. Komisch ist das. Ich meine, sie hat das Radio angedreht und eine Zigarette geraucht. Und bei der ersten Befragung, 8 Tage vorher, klang es noch anders. Wie jetzt? Du hörst die Sachen rückwärts? Ja. Herr Neujoks, Sie wissen, warum wir Sie hergebeten haben. Ich kann es mir denken. Wegen dem Mädchen, das weg ist. Danach fragen Sie ja alle. Und? Haben Sie sie gekannt? Nein. Beziehungsweise doch, ich habe sie einmal nach Hause bringen müssen, weil sie einen Kreislaufkollaps hatte. Einen Kreislaufkollaps? Das hat man mir so gesagt. Wer? Kollege Hanisch, der Schichtleiter. Er hat mir auch die Adresse gegeben von ihren Eltern. Und wie ist man auf Sie gekommen? Wegen dem Wagen, weil momentan keine Fahrt anstand. Ich nehme an, Sie haben sich während der Fahrt unterhalten. Von der Raffinerie bis zur Schlehensiedlung. Wie lange ist man da unterwegs? Je nach Verkehr. 20 Minuten. Worüber haben Sie geredet? Über nichts. Wir kannten uns ja gar nicht. Auch nicht, wie sie die Arbeit in der Fabrik findet? Ob ihr die Schule Spaß macht? Was sie mal werden will? Nein. Ich hätte sowas gefragt. Wozu hätte ich das wissen sollen? Aber so eine Schweigerei. Finden Sie das normal? Naja, wieso nicht? Diese Fahrt nach dem Kollaps, wann war das? Oh, das ist schon ein Weilchen her. Am 2. August? Kann sein. Am besten Sie fragen beim Kollegen Hanisch nach. Das haben wir schon. Und er konnte sich sofort daran erinnern. War ja auch seine Schicht, nicht? Als das passierte. Herr Neujoks, kommen wir mal zum 24. August. Am 24. August habe ich Kollegen Haberland zu einem Termin nach Warnemünde gefahren. Dort habe ich ihn kurz nach 12 Uhr vom Neptun abgesetzt. Anschließend bin ich zurück in den Betrieb. Die Rückfahrt vom Kollegen Haberland sollte diesmal privat erfolgen. Da die Autobahn Richtung Berlin aufgrund eines LKW-Unfalls gesperrt war, wurden wir über Schwan umgeleitet. Ich kann Ihnen sagen, das Getuckere über die Nester, das nahm gar kein Ende. Und dann diese Schwüle. Man hat richtig gehofft, dass bald was runterkommt. 3:45 war ich wieder da. 3:45. Dann habe ich den Wagen eingeparkt, das Fahrtenbuch geschrieben, die Scheiben geputzt. Na, was man so macht vor Feierabend. Als ich die Garage abschloss, ging es auf 16:30. Meine Dienstzeit endete zwar erst 17 Uhr, doch da nichts mehr anlag, da... Sonst hätte mich das Gewitter erwischt. Diesmal mit Ihrem eigenen Wagen? Mit dem Moped. Schwalbe, KR51. Und waren zu Hause wann? 17:45. Die ersten Tropfen habe ich noch abgekriegt. Herr Naujoks, in der Zeit, in der Sie sich am Nachmittag noch mal auf dem Werksgelände aufhielten, hat Sie da jemand gesehen? Weiß ich nicht. Ich meine, ist Ihnen irgendwer über den Weg gelaufen? Haben Sie mit jemandem gesprochen? Nee. Es hat ja auch keiner mehr was von mir gewollt. Glaube ich jedenfalls. Ja, und sehr gesprächig sind Sie ja sowieso nicht, wie wir wissen. Außer wenn Sie die Abläufe am 24. August schildern. Naja, ich dachte, darum geht es Ihnen. Haben Sie sich das vorher aufgeschrieben? Wollen Sie damit sagen, das stimmt nicht, was ich Ihnen gesagt habe? Was stimmt und was nicht stimmt, das wird sich zeigen, Herr Naujoks. Komischer Kauz ist das. Trotzdem, warum fängt er beim zweiten Mal überhaupt damit an? Fenster auf, Radio, Raucherei. Der hätte einfach dabei bleiben können, dass es keinen Kontakt weiter gab. Um zu unterstreichen, dass er eine ehrliche Haut ist. Naujoks kam ziemlich spät an die Reihe. Der hatte genug Zeit, um sich eine Strategie auszudenken. Naja, Strategie. Ja, du weißt, was ich meine. Wenn er wegen dieser Vollsperrung sowas denkt, er sich nicht aus, das ist ihm klar, dass man das überprüfen kann, über die Bützower Allee in die Stadt kam, hätte er Malis in der Schlehensenke treffen können. Hätte man nicht den Wagen auf dem Hof sehen müssen? Er kam und fuhr in die Garage. Sobald er drin war, hätte jemand extra nachgucken müssen. Mike, bitte fahr zu Koslowski und frag ihn, warum er an Naujoks nicht dran geblieben ist. Entweder das hat einen Grund... Oder hier hat einer einen Fuß in der Tür. Wenn er sich schon alles anhört, statt die Berichte zu lesen, warum hört er sich nicht wenigstens bis zum Ende an, bevor er sich in Mutmaßungen ergeht? Herr Koslowski... Natürlich hatten wir Naujoks im Visier. Falls Sie es wissen wollen, er war sogar mein Hauptverdächtiger. Er lebte allein, war im Umgang zurückhaltend, man kann auch sagen, verklemmt. Er war am fraglichen Tag mit dem Auto unterwegs. Ja, sicher. Und er kannte Marlies, seit er sie nach ihrem Schwächeanfall nach Hause gefahren hat. Was ich meine ist, hätte er in der Bützower Allee angehalten, als er aus Warnemünde zurückkam. Das Mädchen hätte nichts dabei gefunden, wenn er sie ansprach. Leider gibt es einen sehr unschönen Haken, Herr Wiegand. Naujoks hat ein Alibi. Er wurde gesehen, als er um 16.25 Uhr mit seiner Schwalbe vom Hof rollte. Haberlands Hauptbuchhalterin hat diese Aussage... mehrfach bestätigt. Ich hätte sie zu gerne zerpflückt. Das können Sie mir glauben. Aber nein, an Ihrer Geschichte gab es nichts zu rütteln. Herbert Naujoks kann es nicht gewesen sein. Ich nehme an, Herr Mantheil will sich auch davon lieber mit eigenen Ohren überzeugen. Boll, Yvonne Boll, sagen Sie ihm den Namen. Er findet die Bänder dann schon. Natürlich habe ich ihn erkannt. Ich habe gerufen, gewinkt, ich bin ihm hinterhergerannt. Ich dachte, er kriegt das mit und hält nochmal an. Warum hätte ich das tun sollen, wenn es nicht Herbert gewesen wäre? Und was war das, was so dringend war, dass Sie es unbedingt noch an diesem Donnerstagnachmittag mit ihm klären wollten? So dringend, naja. Ich wollte an diesem Tag etwas eher verschwinden. Das Wetter war grausam, außerdem hatte ich noch etwas vor. Ich habe mich auf der Toilette ein bisschen zurechtgemacht, als ich merkte, dass der Lippenstift nicht wie sonst in meinem Täschchen war. Erst habe ich alles rausgekramt, dann habe ich überlegt, wie und wo ich ihn verloren haben könnte. Und da fiel mir ein, dass er womöglich in Gerhards, in Herrn Haberlands Wagen lag, also in seinem Dienstwagen. Wir waren erst vor kurzem zusammen unterwegs nach Berlin, Planungssachen. Und möglicherweise ist er mir da rausgefallen. Und da ich Herbert vorhin hatte kommen sehen, dachte ich, er ist bestimmt noch in der Garage und wenn ich gleich hingehe, dann kann ich nachsehen und bin beruhigt. Aber ich hatte Pech, die Garage war schon zu. Ich bin also zurück und da sah ich ihn vom Parkplatz rollen. Wenn er mich bemerkt hätte, wäre er bestimmt zurückgekommen. Sie haben ihn also sogar zweimal gesehen, Frau Boll, nur dass ich Sie richtig verstehe. Als er kam und als er abgefahren ist. Ja. Und dieser Lippenstift, war er irgendwie wertvoll? Sie meinen, warum haben Sie sich nicht einfach einen neuen gekauft? Als Mann fragt man sich das wahrscheinlich. Ich dachte einfach, wenn er da noch irgendwo im Polster klemmt, dann habe ich ihn gleich wieder, das ist alles. Aber wenn er im Auto lag, lag er auch Freitagmorgen noch da. Ja, klar. Außer man will ihn benutzen. Es wird Ihnen vielleicht komisch vorkommen, Frau Boll, dass wir Sie noch mal hergebeten haben. Eigentlich haben Sie ja schon vor 2 Wochen... Nein, vor 3. 3 Wochen ist das schon her. Eigentlich haben Sie ja da schon eingehend geschildert, wie es dazu kam, dass Sie Herrn Naujoks am 24. August auf dem Fabrikgelände gesehen haben. Aber Sie waren schon weg, als mir klar wurde, dass ich Sie gar nicht gefragt habe, ob sich der Lippenstift denn am nächsten Tag wieder angefunden hat. Das wollen Sie wissen? Sagen wir der Vollständigkeit halber. Ja, er hat sich angefunden. Als Herr Naujoks am Freitagnachmittag die Rückbank umgelegt hat, ist er auf ihn gestoßen und hat ihn mir gebracht. Und er hat gleich gewusst, dass es Ihrer ist? Offenbar, so viele Frauen fährt er ja nicht. Frau Boll, wie eng ist Ihr Verhältnis zu Herrn Naujoks? Also, es ist überhaupt nicht eng. Es ist... Ich bin öfters mit dem Betriebsleiter unterwegs und dann fährt uns Herr Naujoks. Neulich haben Sie ihn Herbert genannt. Ja, sicher, der Fahrer ist eben oft mit dabei, dann duzt man sich auch. Gerd, Kollege Haberland, duzt ihn auch. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Damals, am 24. August, da hatten Sie nach Dienstschluss noch etwas vor, haben Sie gesagt. Deswegen ist Ihnen das ja aufgefallen mit dem Lippenstift. Ja, und? Sie machten sich auf der Toilette frisch, entdeckten, dass der Stift fehlte und machten sich Stantepeter auf den Weg zur Garage, um ihn dort noch zu erwischen. Ja, ich hatte ihn ja vorher kommen sehen und dachte, er hat bestimmt noch in der Garage zu tun und wenn ich gleich hingehe, dann sehe ich nach und bin beruhigt. Aber ich hatte Pech. Die Garage war schon abgeschlossen, ich bin also zurück und da fuhr er gerade vom Parkplatz. Frau Boll, mir ist klar, dass Ihnen die Befragung allmählich lästig fallen, zumal es im Betrieb nicht besser läuft, seit die Mauer auf ist. Aber wir sind bei unseren Ermittlungen auf Ihre Mithilfe angewiesen. Deshalb bin ich ja hier. Sie haben letztens ausgesagt, Sie seien zur Garage gegangen und hätten dann aber feststellen müssen, dass die Garage abgeschlossen war. Ja, genau. Bloß, dass die Flügel der Garagentür zugeklappt waren. Das mussten Sie doch schon von Weitem gesehen haben. Eigentlich gleich, als Sie auf den Hof traten. Und war es nicht sehr unwahrscheinlich, dass sich Herr Naujoks in der Garage aufhielt, weil er irgendwas am Fahrzeug friemelte, die Türen jedoch zugezogen hatte? In der Garage ist es eng. Normalerweise, wenn man drinnen etwas zu tun hat, lässt man die Türen sperrangelweit offen, sonst kommt man sich ja geradezu eingesagt vor. Dass die Türen zu waren, an diesem schrecklich heißen Tag zumal, hat Ihnen nicht signalisiert, dass da niemand mehr ist? Dass Sie sich den Weg sparen können? Sie sind trotzdem hingegangen und haben an der Klinke gerüttelt. Ich habe nicht an der Klinke gerüttelt. Sondern? Ich habe geklinkt, fertig. Ich weiß nicht, warum Sie mich unbedingt als halb unzurechnungsfähig hinstellen wollen. Frau Boll. Ihnen wären die verschlossenen Türen aufgefallen. Und Sie hätten messerscharf geschlussfolgert, dass da niemand mehr ist. Bitte sehr. Mir ist es nicht aufgefallen. Ich hatte vielleicht noch etwas anderes im Kopf, so etwas soll vorkommen. Ich verbitte mir aber deswegen, wie minder bemittelt behandelt zu werden. Um Gottes Willen und das bei einer stadtbekannten Bürgerrechtlerin. Die Zeiten ändern sich. Eine letzte Frage. Dass Sie annahmen, der Lippenstift könnte sich im Wagen des Betriebsleiters befinden, hängt ja damit zusammen, dass Sie mit ihm, also mit dem Betriebsleiter und mit dem Wagen, am Freitag der Vorwoche, wir haben das präzisiert, in Berlin waren. Es ging um die Planung für das nächste Jahr, richtig. Einen Plan fürs nächste Jahr hat ja inzwischen keiner mehr. Als wenn wir das damals hätten wissen können. Dass der Stift fehlt, ist Ihnen aber erst am Donnerstagnachmittag aufgefallen. Nicht am Wochenende. Nicht am Montag, nicht am Dienstag, nicht am Mittwoch. Am Donnerstag. Möglicherweise gar, weil sie etwas anderes im Kopf hatten. Frage. Das Fehlen des Lippenstifts ist die ganze Zeit über von Ihnen nicht bemerkt worden, sondern zum allerersten Mal in dem geschilderten Augenblick. Ja. Neulich hatte ich den Eindruck, er wäre geradezu unentbehrlich. Ich stand in der Toilette und wollte mich noch etwas zurechtmachen, eben die Lippen nachziehen. Ich krame darin rum, aber der Lippenstift ist nicht im Täschchen. Und da habe ich überlegt, wie und wo ich ihn verloren haben könnte. Und da fiel mir ein, dass er wohlmöglich in Herrn Haberlands Wagen lag, in seinem Dienstwagen. Ich habe mich auf der Toilette ein bisschen zurechtgemacht, als ich merkte, dass der Lippenstift nicht wie sonst in meinem Täschchen war. Erst habe ich alles rausgekramt, dann habe ich überlegt, wie und wo ich ihn verloren haben könnte. Und da fiel mir ein, dass er womöglich in Gerhards, in Herrn Haberlands Wagen lag, also in seinem Dienstwagen. Lügt sie? Immer wieder dieselben Wendungen. Ein Zufall ist das nicht. Eher eine vorgefertigte, durchformulierte Geschichte. Und zwar mit dem Ziel, Naujoks ein stichhaltiges Alibi zu verschaffen, ohne dass man ihr irgendwas am Zeug flicken kann. Puzzlesteine, handgefeilt. Bloß die Wiederholung entlarvt sie. Und das ist Koslowski nicht aufgefallen? Vielleicht konnte es das gar nicht. Wenn er das jeweils hört, da liegen Wochen dazwischen, vollgestopft mit allen möglichen relevanten und irrelevanten Einzelheiten. Und bei mir nicht, ich ziehe mir das hintereinander weg rein. Und sobald ich stutzig werde, dann spule ich zurück. Dann war das für ihn eine Art toter Winkel. Ein toter Winkel, ja. Aber wenn das ein abgekartetes Ding ist, wenn Naujoks sie um diese Entlastung gebeten und ihr die entsprechende Story so zugeliefert hat, wie er sie braucht und wie sie sie gefahrlos vertreten kann. Vielleicht haben sie die Geschichte gemeinsam ausgekaspert. Bleiben immer noch zwei Fragen. Warum deckt sie ihn? Und warum lässt er sich von Koslowski in die Mangel nehmen, wenn er ihn mit seinem Alibi jederzeit auflaufen lassen kann? Ich will nicht wieder mit Strategie anfangen, aber spricht es nicht für das Alibi, wenn der Nutznießer nichts davon weiß? Du meinst, wenn es allein via Boll ins Spiel kommt, fragt man sich gar nicht erst, ob er sich das ausgedacht hat. Ganz genau. Vielleicht ein bisschen zu raffiniert. Na, warte mal. Als mir klar wurde, dass ich sie gar nicht gefragt habe, ob sich der Lippenstift denn am nächsten Tag wieder angefunden hat. Das wollen Sie wissen? Sagen wir der Vollständigkeit halber. Ja, er hat sich angefunden. Als Herr Naujoks am Freitagnachmittag die Rückbank umgelegt hat, ist er auf ihn gestoßen und hat ihn mir gebracht. Wenn er ihn ihr am Freitag gebracht hat, hätte sie ihm dann nicht erzählt, dass sie ihn am Vortag extra deswegen aufsuchen wollte? Schon, um ihre Dankbarkeit zu betonen. Ja, aber bei Naujoks kommt die Boll gar nicht vor. Auf diese Frage war sie nicht vorbereitet. Und er konnte es im Nachhinein nicht einbauen. Was zum Teufel verbindet die beiden? Wenn man das will, lässt es sich auch machen, Frau Dr. Georgi. Wieso sind Sie sich so sicher, dass es unsere Yvonne Boll ist? Wir wissen, dass sie 91 nach Uelzen gegangen ist. Als Nordzucker die Raffinerie übernahm, haben sie Haberland einen Posten in der Zentrale abgetreten. Eher ein Pöstchen, wenn man mal Werkleiter war. Als Haberland 98 aufhörte, ist sie in der Buchhaltung geblieben, bis sie vor 2 Jahren ebenfalls in den Ruhestand ging, vorfristig. Sie ist aus Uelzen nie wieder weg. Es war wirklich keine Kunst, sie zu finden. Dann fahren Sie hin. Vielleicht redet sie mit Ihnen. Sie hat nichts zu befürchten. Die Sache ist für sie verjährt. Trotzdem muss sie zugeben, wenn die Fährte Naujok stimmt, dass sie sich zur Komplizin eines Mörders gemacht hat. Oder hat machen lassen. Oder hat machen lassen. Darf man fragen, wie das passiert ist? Hauptkommissar Manta ist bei einem Schusswechsel verletzt worden und von einem Gerüst gestürzt. Schrecklich. So ein junger Mann. Bei sehr wohlwollender Betrachtung, ja. Umso dankbarer bin ich, dass Sie einverstanden waren, uns hier zu treffen. Und ich verstehe umso weniger, warum Sie extra aus Güstrow angefahren kommen, um mich zu fragen, was ich am 24. August 89, vor 30 Jahren und in einem anderen Land getan, gedacht, gesehen oder nicht gesehen habe. Herr Naujoks. Ja? Was ist mit Herrn Naujoks? Sie haben nicht das Geringste zu befürchten, Frau Boll. Nein, natürlich nicht. Haben Sie eigentlich heute noch Kontakt zu ihm, zu Herrn Naujoks? Wie kommen Sie darauf? Ich bin Herbst 91 weg aus Güstrow. Was hätte ich danach noch ausgerechnet mit Herrn Naujoks zu schaffen gehabt? Er war Gerhards, Herrn Haberlands Fahrer damals. Aber damals, 89, war Ihr Verhältnis zu Herbert Naujoks vermutlich noch nicht so distanziert, wie Sie es jetzt schildern. Immerzu geht es um Herrn Naujoks. Ich weiß nicht, wie oft ich damals nach ihm gefragt worden bin. Immer Herr Naujoks und Herr Naujoks. Was um Gottes Willen habe ich denn mit Herrn Naujoks zu tun? Ja, immerhin haben Sie ihm damals mit Ihrer Aussage aus der Bredouille geholfen. Ach, darum geht es also. Hätten Sie ihn an diesem 24. August, genauer gesagt am Nachmittag des 24. August, nicht zweifelsfrei auf dem Werksgelände gesehen, hätte das sehr unangenehm für ihn werden können. Ich weiß, dass es unangenehm für ihn hätte werden können. Er war an diesem Tag in Warnemünde und auf der Rückfahrt, er ist einen Umweg gefahren. Weil die Autobahn gesperrt war? Ja und nein. Er hatte in Rostock verschiedene Einkäufe erledigt. Für Gerhard und mich, aber auch für sich. Wohin ist er gefahren, Frau Bollen? Er hatte also diese ganzen Einkäufe im Auto. Und weil er sowieso schon in der Nähe war, wegen dieser Sperrung, hat er seine Mutter in Sternberg besucht und ihr die Sachen gebracht. Das heißt, er war am 24. August gar nicht im Werk. Er wollte nicht, dass das rauskommt. Und er hat mich gebeten. Er war ja, ach, naja, schüchtern kann man das schon nicht mehr nennen. Er hatte sowas Geducktes, Verdruckstes. Ein Pechvogel. Ich habe also gesagt, dass ich ihn dann und dann gesehen habe. Und so ist niemand auf die Idee gekommen, die falschen Fragen zu stellen. Ja, und diese Geschichte mit seiner Mutter. Nur damit es jetzt keine Missverständnisse gibt. Sie haben ihm, sagen wir mal, den Gefallen getan, seine kleine Eigenmächtigkeit zu decken. So kann man es sagen, ja. Einfach so. Weil es sie rührte, dass er sich so um seine Mutter kümmert. Und weil er so ein Pechvogel war. Kann man das nicht verstehen? Doch, schon. Andererseits, wenn die Schwindelei aufflog, konnten sie sich oder sogar Herrn Haberland in eine peinliche Situation bringen. Und das wegen einem Mann, der sie nichts anging? Der ihnen allenfalls leid tat. Es ging nicht. Es ging nicht. Damals, es waren andere Zeiten damals. Nicht, dass es so etwas sonst nicht gegeben hätte. Der Werkleiter und die Hauptbuchhalterin. Aber nach Möglichkeit achtete man darauf, dass es keiner mitbekam. Und Naujoks wusste davon. Und hatte sie in der Hand. Der Fahrer ist immer dicht dran am Chef. Da können Sie noch so aufpassen. Und Herr Haberland hat ihm vertraut? Eigentlich konnte man sich auf ihn verlassen. Trotzdem hat er sie erpresst. Erpresst? Würde ich es nicht nennen. Das klingt, als hätte er sonst was von mir verlangt. Frau Boll, kommen wir noch mal auf den 24. August zurück. An diesem Tag ist in Güstrow ein Mädchen verschwunden. Marlies Niemeyer. Sie hat sogar bei uns in der Fabrik gearbeitet, in den großen Ferien. Und als Major Koslowski sie damals befragt hat, wegen des Alibis, das sie Naujoks gegeben hatten... Wegen des Alibis? Er hat nicht nach einem Alibi gefragt. Moment. Wenn Sie als Zeugin aussagen, dass Sie eine bestimmte Person zur Tatzeit gesehen haben, dann geben Sie ihr doch ein Alibi. Aber Herbert... Herbert Naujoks stand im Verdacht. Gegen ihn wurde ermittelt, weil er im Verdacht stand, dass es einen Zusammenhang zwischen ihm und dem Verschwinden von Marlies Niemeyer gab. Das glaube ich nicht. Herbert? Frau Boll, bitte hören Sie Frau auf! Frau Boll, als Major Koslowski Sie im Herbst und Spätherbst 1989 vernommen hat, worum ging es da? Es ging darum, ob Herbert Naujoks in exakt dem Zeitraum, als Marlies Niemeyer verschwand, in der Zuckerfabrik war, wie Sie es auf mehrfaches Nachfragen immer wieder bestätigt haben, oder ihr womöglich in der Schlehensenke begegnet ist. Und sie in sein Auto gelockt, vergewaltigt, ermordet und an unbekannter Stelle verschwinden lassen hat. Um Gottes Willen. Sie wollen nicht sagen, dass Ihnen das nicht klar war. Davon war nie die Rede. Ach, hören Sie doch auf! Sie spielen uns hier die Unschuld vom Lande vor! Und zwar von Anfang an! Wir werden nochmal die Protokolle ansehen. Major Kostlowski... Und selbst wenn er Sie auf die Konsequenzen Ihrer Aussage und die Schwere des Verdachts gegen Naujaks nicht unmittelbar hingewiesen hätte, muss Ihnen doch klar sein, dass es hier nicht darum gehen kann, ob er seine Mutter besucht hat! Wie oft hat er sie zur Vernehmung bestellt? Wie oft? Das können Sie wirklich jemand anderem erzählen! Ein kleines bisschen mitdenken sollte jemand wie Sie doch können! Mike? Lassen Sie ihn. Offenbar verkraftet er es schlecht, wenn die Wirklichkeit anders ist, als er sie sich passend gedacht hat. Vielleicht sollte er das üben. Vielleicht mit einer etwas kleineren Enttäuschung als mir. Wir haben es vermasselt, Mike. Du meinst ich? Wir hätten nicht die Nerven verlieren dürfen. Ihre Falschaussage hat sie zugegeben. Naujoks hat kein Alibi mehr. So wie die aufgestanden und rausgerauscht ist, oder schreibt sie kein Protokoll und gar nichts. Und ich bleib dabei, die hat ihr von Anfang an ihre Show abgezogen, die Kollegin Hauptbuchhalterin. Vielleicht hat ihr gar nicht Naujoks die Geschichte mit seiner Mutter aufgetischt. Vielleicht hat sie sich das Ganze ausgedacht, um besser dazustehen vor uns. Mit gerade mal so viel schlechtem Gewissen, dass es noch schmückt. Vielleicht hat Kostlowski sie aus irgendwelchen ermittlungstaktischen Erwägungen tatsächlich im Unklaren gelassen. Aber das musst du doch wissen. Du hast doch die Bänder abgehört. Ja, eben. Scheiße. Es wird Ihnen vielleicht komisch vorkommen, Frau Boll, dass wir Sie noch mal hergebeten haben. Eigentlich haben Sie ja da schon eingehend geschildert. Frau Boll, mir ist klar, dass Ihnen die Befragung allmählich lästig. Ich habe bis jetzt nur mit ihm telefonieren können. Er ist erleichtert, dass die Aufklärung des Mordes an Marlies Niemeyer trotz des immensen zeitlichen Abstands einen entscheidenden Schritt weitergekommen ist. Den er schon vor 30 Jahren hätte gehen können. Und gratuliert Ihnen zu Ihrem Ermittlungserfolg. Dass er es als persönliche Tragödie empfindet, mit seinem Verdacht gegen Naujoks so dicht vor der Lösung gestanden zu haben, um dann durch die Falschaussage von Yvonne Boll ausgebremst zu werden, kann man sich vorstellen. Ich dachte schon, er hat einen Fehler gemacht. Er hat nichts unversucht gelassen, um Naujoks Alibi zu knacken. Hat ja prima geklappt, 30 Jahre lang. Umso überraschter wird Naujoks jetzt sein, wenn er hört, dass sein Alibi weg ist. Die Frage ist, was ist effektiver, um ihn zum Geständnis zu bringen? Verhaften wir ihn und bringen ihn her? Oder tauchen wir unangekündigt auf und konfrontieren ihn an Ort und Stelle? Die Frage scheint mir eher zu sein, ob er überhaupt noch aussagefähig ist. Weil er im Altersheim lebt. Es ist ein Pflegeheim. Das Einzige, was uns die Verteidigung nicht auseinandernimmt, ist Täterwissen. Am besten, er gibt an, wo er die Leiche versteckt hat. Ich fahre hin. Ich ziehe ihm das aus der Nase. Herr Naujoks? Herr Naujoks? Hören Sie mich? Sie glauben nicht, von wem ich Sie grüßen soll, Herr Naujoks. Von Frau Boll. Yvonne Boll. Ihre alte Hauptbuchhalterin. An die müssen Sie sich doch erinnern. Damals bei Nordstern. Sie haben ihn doch immer gefahren. Den Chef. Gerhard. Gerhard Haberland. Der ist schon tot. Ja, stimmt. Aber früher in der DDR, da waren Sie doch immer mit ihm unterwegs. In der DDR. Die Yvonne, die Frau Boll, die hat nur Gutes von Ihnen erzählt. Der ist schon tot. Nein, nicht die Yvonne. Gerhard, der ist tot. Der Chef. Die Yvonne hat erzählt, Sie haben immer zu ihr gehalten. Weil sie doch, naja, sie hatte doch was mit dem Chef, stimmt's? Durfte doch keiner wissen. Aber ich hab's gewusst. Haben Sie sie mal erwischt? Ich hab sie erwischt. Zum Glück konnten sich die beiden auf sie verlassen. Dass sie dicht halten. Aus dem Hotel kommt sie raus. Die schöne Frau Boll. Und ich hab sie dann gefahren. Ich hab sie aufgefahren. Aber... Sie hat mich nicht leiden gekonnt. Nur Gerhard, den hat sie geliebt. Und Sie? Haben Sie sie auch geliebt, die Yvonne? Ich habe sie geliebt, die Yvonne. Im Rückspiegel. So eine schöne Frau. Und Die Malis. Haben Sie die auch geliebt? Die Malis. Ja, die Malis war doch auch so schön. Die ist schon tot? Aber die Malis, die ist doch noch ganz jung. Oh, sie hat mich nicht leiden gekonnt. Aber Sie haben sie gefahren. Ich habe angehalten. Sie ist eingestiegen. Es war heiß. Wo sind Sie mit ihr hingefahren? Sie wollte abhauen, das ging doch nicht. Hat sie sich gewehrt? Es war so heiß. Aber Sie konnten nicht aufhören. Wo haben Sie sie hingebracht, Herr Naujox? Steig ruhig ein, Malis. Du kennst mich doch. Sie haben sie vergraben, richtig? Zigaretten? Hier, nimm dir eine. Und wo? Wo haben Sie sie vergraben? Wo? Wo, Naujox? Wo? An der Ziegelei. Dahinter, über die Schienen. Vorne, wo es zur Warnow geht, da ist jetzt alles Sumpf. An der Warnow? Aber wo? Ich habe noch geangelt in dem See. Schleier. Als Kind? In Sternberg? Der Spaten. Im Schuppen bei Mutter. Sie sind zur Warnow gefahren. In der Nähe war ein See. Ich wollte warten, bis der Regen aufhört. Bloß, er hört nicht auf. Herr Naujox, wie heißt dieser See? Wir fahren hin. Zu der Stelle hin. Ich bin da jedes Jahr. Sie saß neben Ihnen auf dem Beifahrersitz und Sie haben sich die ganze Zeit angeschwiegen. Ich habe vielleicht gefragt, ob alles in Ordnung ist. Sie war doch gerade ohnmächtig gewesen. Und? War alles in Ordnung? Malis fragte, ob sie das Fenster ein Stück aufmachen kann. Es war sehr heiß. Da hatten Sie nichts dagegen, nehme ich an. Aber von den 20 Minuten Fahrt kann ich mir jetzt erst eine vorstellen. Wir haben das Radio angemacht. Sie fand die Musik blöd. Sie hat einen anderen Sender gesucht. Sie hat mitgesungen. Und? Habt ihr was? Ja. Habt ihr sie schon draußen? Das dauert noch. Ich hole dich jetzt her. Toter Winkel. Kriminalhörspiel von Thomas Fritz. Die Rollen und ihre Darsteller. Mantai, Hans Löw. Wiegand, Marc Husemann. Georgi, Katharina Abt. Kuslowski, Christian Riedel. Naujox, Gustav-Peter Wöhler. Boll, Astrid Meierfeld. Anita, Jenna Greenman. Niemeyer, André Schimanski. Dietrich, Konstantin Graudus. René, Julius Störmer. Technische Realisation: Sven Kohlwage, Corinna Gartmann, Philipp Neumann und Katrin Bullin. Regieassistenz: Ronja Nils. Regie: Ulrich Lampen. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019. Dramaturgie: Christiane Ohaus.